zu untergehen. Schlacht ihn abständig tot. Wollte uns da nicht mehr geben. Lieber Blaus, Braun und Tod. Zieht die Moor aus euren Waffen. Nicht mehr mit dem Spotten.